eins regiert die Welt. Das Meer wird steigen, sagte ich nur ein Wort. Jetzt ist morgen und ich schlaf allein. Ich eile durch Straßen, die waren mein. Der Würfel Glück, fühl die Angst in meines Feindes Blick, höre wie die Menge webt. Der König ist tot, lang der König lebt. Eine Minute ich den Schlüssel hielt, dann die Mauer nicht verschlossen fühlt. Ich entdeck, dass meine Burg nur stand auf Säulen, die aus Salz und Säulen, die aus Sand. Ich hör Jerusalems Glocken klingen, römische Reiterchöre singen. Sei mein Spiegel, mein Schwert und Schild, mein Missionar in einem fremden Umfeld. Aus welchen Gründen kannst nicht erklären, als du gegangen war niemals, niemals mehr ein ehrlich Wort. Und das weiß ich, regiert die Welt. War ein böser, wilder Wind. Zu kommen rein, trat ich Türen ein. Geborstene Fenster und Trommelschlag. Leute glaubten nicht, was ich da tat. Revolutionäre warten auf einen Silbertablett. Mein Kopf taten wie Marionetten nur an einer Schnur. Und er will sein, der König jetzt nur. Ich hör Jerusalems Glocken klingen, römische Reiterchöre singen. Sei mein Spiegel, mein Schwert und Schild, mein Missionar in einem fremden Umfeld. Aus welchen Gründen kannst nicht erklären, ich weiß, Petrus wird nie meinen Namen nennen, nie ein ehrlich Wort. Doch das weiß ich, regiert die Welt. Schwert und Schild, mein Missionar in einem fremden Umfeld. Aus welchen Gründen kannst nicht erklären, ich weiß, Petrus wird nie meinen Namen nennen, nie ein ehrlich Wort. Doch das weiß ich, regiert die Welt.